rap music Berlin. Hier kommt die herzsaugende, backsaufende, unglaublichen Atem beraubenden, dich in der Pfeife rauchenden, gut gelaunten 2 MCs, allseits beliebt, die Spitze des Sahnehäubchens, der Cream de la Cream. Die 2 MCs, sprich nicht nur einer, die Fettreimer, dich dissenden auf alles Scheißer. Die 2, die erst chillen und dann handeln, sich auf der Bühne in rockende Rap-Bomben verwandeln. Die Typen, die nie genug kriegen von Flows und Beats, fetten Texten, geilen Cuts und einen dicken Brocken Peace. Die 2, die auf alles scheißen, BTM und Polizist, wir lieben Rap, weil's für uns mehr als ein Hobby ist. Die 2 mit dem Chillerblick, rauchenden Killermix, die tragen Sonnenbrillen, nur um zu verschleiern, wie dicht man ist. Die 2, die sich sicher sind, sicher wissen, nicht fragen, einfach lehnen und sich danach verpissen. Yeah, check die 2 Typen am Mic, ihr wollt tighte Raps, check die Typen am Mic. Ihr fragt euch, wer die sind, die 2 Typen am Mic. Es sind Hosea und Follow, wer besser, wenn ihr es peilt. Check die 2 Typen am Mic, ihr wollt geile Flows, check die Typen am Mic. Wollt geile Shows, check die Typen am Mic. Die 2 Rap-Eleptiker für all die Heads unter euch. Check das, dieser Shit ist einfach unglaublich. Ich hör sowas gerne dicht, darum rauch ich, darum sauf ich, darum bin ich am Start. Wenn es heißt Party machen und mich einer fragt, auch wenn das kein Party-Track ist, eher chillig. Ich chill auch sehr gern und schreibe Raps auf Papier, doch der Reimfluss fließt nicht so billig und mit billigen Rhymes flow los wie bei dir. Check das, dieses Shit ist einfach unglaublich. Warum fragst du mich? Dank Alkohol und Rauschgift, ja das brauch ich, darum rauch ich 24-7. Alle Homies waren weg, Papes und Bongs sind geblieben. Ich schreib Texte aus dem Herzen, egal auf welche Weise, mit Stift auf Papier und den Stein mit Hammer und Meißel. Bin am Durchdrehen wie ein Kreisel, schau, dass ich am Ball bleib. Wir sind so oldschool, Alter, wir sind Steinzeit. Die 2, die euch zeigen, wie man perfekt mit Wortakrobatik MCs niederstreckt. Die tightesten Tracks, eingängigsten Raps, check die Hook, check die Beats, alles aufs Feinste vernetzt. Check die 2 Typen. Check die 2 Typen am Mic. Yeah. Check die 2 Typen am Mic. Ihr wollt tighte Raps, check die Typen am Mic. Ihr fragt euch, wer die sind, die 2 Typen am Mic. Es sind Hosea und Follow, wer besser, wenn ihr es peilt.